Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks bringen wir heute ein Hörspiel von Jörg Liebenfels unter dem Titel Sternenglimmer und Hotdog. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Hier spricht der Kommandant. Unsere vorschriftsmäßige Umlaufbahn verläuft stabil. Die Bodenbordverbindung ist super okay. Die zerstörungsfreie Rückführung von unserem Schwesternschiff OV Orbital Vehikel Nummer 36 erfolgte exakt nach Plan. Zu gut Deutsch, unsere Konkurrenz hat ihr altes Bügeleisen prima auf die Landebahn geschmissen. Die Girls von OV 36 lassen bestens grüßen. Sie werden ihre Happy Relax Time in vollen Zügen genießen. Eure Schwestern im All waren verdammt fix. Sie haben eine neue Leistungsnorm mit Produktionsrekord aufgestellt. Also, strengt euch an, Mädels. Oder wollt ihr gegen die 36er abstinken? Oh, Verzeihung. Das Nachsehen haben? Lea beißt sich vor Ehrgeiz schon die Lippen wund. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Aufbauurlaub. Hatten wir, Kommandant. Fühlen uns alle in Hochform. Danke. Lea ist immer in Hochform. Und die anderen Supergirls natürlich auch. Aretha, Pepsi, Honda und Wanda. Willkommen an Bord. Wir sind ja schon alte Bekannte. Last not least wünsche ich unserer neuen Astrolantin Nona für ihren ersten Shuttle-Einsatz ein Happy Working. Danke, Kommandant. Ich finde es hier oben super. Also, haltet euch fit für unser Markenzeichen Made in Orbit. Sie hörten das Wort zum Sonntag. Das sagst du doch sonst immer erst nach meinem Speech. Etwas sollten wir uns hier wirklich vor Augen halten, dass wir mit unserer Arbeit im Astrolabor 278 Kilometer über dem Starttisch den einzigen Impfstoff erzeugen, der die weltweite Mykose-Epidemie zu stoppen vermag. Je größer unser Produktionsausstoß an hochwertigen Impfserien ist, desto mehr Leid vermögen wir von der Menschheit abzuwenden. Ja. Aber das brauche ich euch wohl nicht vorzubitten. Das wisst ihr selbst am besten. Wow, unser Woman Chief. Los, Leute! Wir machen uns jetzt einsatzfertig. Ich finde es hier oben in der Shuttle einfach toll. Ach ja? Echt aufregend. Hört, hört. Unser Weltraumküken meldet sich zu Wort. Unsere Space-Jungfrau. Allein das irre Gefühl, unsere einheimische Erde tatsächlich verlassen zu haben. Und der Anblick des blauen Planeten. Einfach wahnsinnig. Ja. Romantisch, ja. Trotz aller Flugsimulationen, die ich in der Ausbildung mitgemacht habe. Ja? Und dieser Sternenglimmer, der über allem liegt. Oh, ja. Vor lauter Staunen kann man nur noch verstummen. Ja. Gute Idee, Pepsi. Du darfst unsere Kabelei nicht ernst nehmen, Nona. Wir sind eine prima Crew. Oh, ich habe ein konzentriertes Mentaltraining hinter mir. Oh, der Trainer, den kenne ich, der ist spitze. Du kennst ihn also auch? Ein Mann, der nur dazu da ist, um dich zu motivieren, wie du dich in jeder Lebenslage beherrschst. Der ist doch echt tote Hose. Nur eine stabile psychophysische Verfassung bietet die Voraussetzung, um als optimale Astrolantinnen-Nutzlast in den Orbit geschossen zu werden. Genau. Und an Bord zählen wir zur aktiven Nutzlast. Im Gegensatz zur passiven Nutzlast, die nur etwas wiegt und nichts leistet. Merke, das Wiederholen von Merksätzen ist das beste Schlafmittel. Die Arbeit ruft. Das Einsatzzeichen. Nona platzt vor Arbeitseifer. Jede von uns kontrolliert an ihrer Nachbarin den vorschriftsmäßigen Sitz der Arbeitskleidung. Und vergesst nicht, die Karabinerhaken in die Halteösen einzuklinken, damit ihr bei der Arbeit nicht plötzlich Kopf steht. Als Missionsleiterin bitte, meine Damen, weise ich darauf hin, dass für unsere erste Arbeitsschicht absolutes Redeverbot gilt. Also Mund halten und Hygienemasken aufsetzen. Fit für Made in Orbit. Amen. Hier spricht KI2, Ihr Co-Pilot und Informator. Die absolute Schweigephase Ihres Arbeitsganges ist gleich beendet. In den nächsten 3 Minuten haben Sie Sprecherlaubnis. Das Unterhaltungsverbot ist gleich für 180 Sekunden aufgehoben. Oh Mann. Aufgehobenes Unterhaltungsverbot ist gut. Bei dem mickrigen Unterhaltungsangebot, das wir hier oben haben. Wieso? Ich finde dich als komische Meckernummer ganz ulkig. Aber da geht das schon wieder los. Wie fühlt sich unser Shuttle-Neuling nach der ersten Einsatzwoche? Ich fühle mich ganz prima, KI2. Ich schlage vor, ihr nennt mich einfachheitshalber Kai. Kai. Okay. Prima, Kai. Dann wünsche ich Lea, der Missionsleiterin, und ihren Girls weiterhin ein Happy Working. Ich finde, Kai ist ein ganz prima Typ. Leider ist er kein Mann, bloß ein KI-2-Computer. Eine künstliche Intelligenz der zweiten Generation. Als Co-Pilot flog früher in der Shuttle doch immer ein zweiter Mann mit. Ja, da gab es auch noch keine so sexy Typen wie dich an Bord. Fangt nicht schon wieder mit euren Kabeleien an. Hauptsache, wir haben unsere erste Arbeitswoche glücklich überstanden. Glücklich? Ach, was vorbei ist, ist vorbei. Auch im Orbit einerlei. Oh Mann. Warum sagst du eigentlich andauernd Mann, oh Mann, Pepsi? Noch dazu, wo sich unser Kommandant davon so gar nicht angetörnt fühlt. Ach, rutsch mir doch das Heck runter. Ich sage Mann, oh Mann, solange es mir passt. Naja, vermutlich ein postnatales Elementarbedürfnis nach Pepsis unromantischer Retortenzorn. Na, deine letzte Liebesgeschichte ging ja auch nicht gerade planetoid aus. Erzähl doch mal. Ich kenne so wenig Liebesgeschichten. Ja, vielleicht später. Unsere Femme fatale ziert sich. Na komm, schieß los, Aretha. Wenn es eure Arbeitslust anspornt, habe ich nichts dagegen. Danke. Na okay. Spaß ohne Mädchen. Mein letzter Typ war wirklich planetoid. Also, nach der ersten Peilung schalte ich sofort auf Rendezvous-Radar. Aber er verhält sich wie ein tauber Echosatellit. Meine auftreffenden Funksignale prallen glattweg ab. Ich, nicht faul, starte ein neues Impulsmanöver. Der Kühlmantel von dem Captain muss sich doch porös machen lassen, denke ich, und strahle meinen Herzlaser ab. Endlich registriere ich die erste Reflexionsmessung. Jetzt bloß keine Dekompression aufkommen lassen, denke ich, sonst meteorisiert ihn meine Wife-Power nie. Plötzlich zieht der Captain auf steilen Annäherungskurs. Unterm Captain tut's Aretha wohl nicht. Ich halte auf die Luftschleuse. Der Junge navigiert souverän näher und näher. Sprechphase ist gleich beendet. Hier spricht der Kommandant. Aus gegebenem Anlass blenden wir uns in eine Erdreportage ein. Ich bitte um allgemeine Aufmerksamkeit. Hier meldet sich der mobile Sender Freie Stimme. Hören Sie Report vor Ort. In den staatlichen Impfzentralen greifen Brutalität, Gewalt und Korruption um sich. Verstärkte Polizeiaufgebote versuchen, den Impfserien-Schwarzmarkt unter Kontrolle zu bringen. Doch die Lieferkanäle sind verzweigt und dunkel. Die Pest, der schwarze Tod, ist seit Jahrhunderten besiegt. Jetzt hat der weiße Tod seine Freibeuterflagge mit dem Totenkopf gehisst. Gendegenerierte Pilzstämme der Gattung Candida entwickeln sich zu einer neuen Menschheitsgeist. Mykose heißt der Schreckensruf, der rund um die Erde schallt. Pilze dringen in Lymphdrüsen und ins Gehirn. Pilze infizieren Nieren, Leber und Herzmuskel, befallen Ungeborene im Mutterleib und in der Totenzelle. Im Zusammenwirken mit Bakterien entstehen Mischinfektionen, denen kaum mehr Herr zu werden ist. Die einzige Überlebenschance heißt pilzfest durch antimyzetische Impfprophylaxe. Anlässlich der neuen Massenvakzinationen spielen sich in unseren Riesenstädten dramatische Szenen an. Das Bandenunwesen wuchert. Supergangs haben sich auf Einbrüche in Impfdepots und Überfälle auf die Serientransporte spezialisiert. Gerüchte über eine interglobale Antimykose-Mafia gehen um, die sich untereinander erbitterte Territorialschlachten liefert. Astropharma, als zweitgrößter Weltlieferant des begehrten Impfserums aus extraterrestrischer Produktion, bietet einen sicheren Garant für ihr stabiles Wohlbefinden. Denn auch in Krisenzeiten heißt unser Markenslogan: gesund und fit durch Weltenarbeit. Solange wir an Bord von OV-37 sind, kann uns nichts passieren. Wenn jemand pilzfest ist, dann ist das unsere Crew. Klar? Alles klar, Kommandant. Ja, ja. Los, wir gehen wieder an die Arbeit, sonst schaffen wir unser Pensum nicht. Willst du dich hier als Antreiberin profilieren oder bist du für ein optimales Arbeitsklima verantwortlich? Bleib friedlich, Pepsi. Kümmere dich lieber um deine Mutationskulturen. Nee. Achtung, konzentriert euch bitte. Psst. Prüfungscheck des Syntheseprogramms, Phase 9. Zerstäubertrockner? Auf Maximalschaltung. Relativmessung? Wertgenau. Inokulation? Anzeige im Idealbereich. Hier spricht KI-2, Ihr Co-Pilot und Informator. Die absolute Schweigephase Ihres Arbeitsganges ist gleich beendet. In den nächsten 10 Minuten haben Sie Sprecherlaubnis. Das Unterhaltungsverbot ist gleich für 600 Sekunden aufgehoben. Der sagt ja immer das Gleiche. Ich habe gedacht, Kai ist eine künstliche Intelligenz. Das ist er ja auch, aber in unserer automatisierten Arbeitswelt... Passiert eben immer das Gleiche. Ja. Wenn du nicht endlich mit deinem nervenden Mann, oh Mann, aufhörst, Pepsilein, dann kann es passieren, dass du eines Nachts aufwachst und dich mitsamt deinem Fledermausschlafsack im All wiederfindest, als dein eigener fliegender Grabstein. Mano, Mita... Was hast du denn plötzlich? Schichtarbeit schichtet die Hormone um. Bleib sanft, Mädchen. Wir haben erst 3 Wochen geschafft. Ja, eben. Ich meine ja nur, dass der Klecks einer Musca Domestica an der Wand, allgemein als Fliegenschiss bekannt, in diesem saumäßig sauberen Klinomodul ein wahres Labsal für mich wäre. Ich kann mir nicht helfen, aber nach 3 Wochen Fließbandgequatsche von euch bin ich richtig scharf auf eine Symphonie von 100 Presslufthämmern. Für mich ist die schönste Musik das Brüllen unseres 12 Millionen PS Triebwerks beim Abheben vom Starttisch. Ja, lass uns auf den Boden, Mädchen. Manometer, dazu müssen wir erst auf unsere Heimatpiste knallen. Hier meldet sich der mobile Sender Freie Stimme. Hören Sie Report vor Ort aus dem großen Börsenpalast in Frankfurt. Nach den beträchtlichen Kurseinbrüchen bei den international bekannten Standardwerten kam es heute zu geradezu tumultartigen Szenen. German Astro Pharma geriet in den Mittelpunkt des Kaufinteresses. Schuld an dem sprunghaften Kursanstieg ist zweifellos die Ankündigung über eine bevorstehende Fusion von German Astro Pharma mit der amerikanischen Firma AACC. Ein Zusammenschluss von German Astro Pharma, in Europa die Nummer 3, mit der American Astro Chemi Corporation würde die absolute Produktionssouveränität im Bereich des Antimykose-Plasma-Impfstoffes bedeuten. Die weltweiten Epidemien und die damit verbundene stürmische Nachfrage brachte der deutschen Chemiefirma im vergangenen Jahr eine Zuwachsrate von 41%. Ob es zu einer Klage der Monopolkommission beim Europäischen Gerichtshof gegen diese Fusion kommen wird, steht noch in den Sternen. Den Sternen jedenfalls näher, genau gesagt in 278 Kilometer Höhe, umkreist zurzeit OV-37, eines der 3 firmeneigenen Orbitalvehikel von German Astro Pharma, unsere geplagte Muttererde. 6 Astrolantinnen sind mit der Produktion des begehrten Plasma-Impfstoffes befasst. Fit durch Med in Orbit hat sich der deutsche Konzern auf seine Firmenfahne geschrieben. Möge sie auch in Zukunft erfolgreich weitergehen. Hier spricht der Kommandant. An alle, an alle. Falls ihr gerade durch euer Freizeitmodul schwebt, sucht erstmal festen Halt. Soeben erhalte ich von unserer Bodenleitstelle Oberpfaffenhofen die Order, hier oben weiterzumachen. Was? Aber was bedeutet denn das? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich die Anweisung erhalten habe, unsere Mission um einen halben Produktionsgang zu verlängern. Das gibt's nicht. Das bedeutet also, dass wir unsere Orbiternase erst in 3 Wochen in Richtung Erdstern senken werden? Exakt definiert. Auf unserem Zielhafen weht nämlich die gelbe Flagge. Die gelbe Flagge? Das heißt Quarantäne. Ja, und ja. Landeverbot. Mann, oh Mann. Das hat dich glatt weg vom Startschlitten. Wieso? Dann arbeiten wir eben statt 4, 6 Wochen durch. Ja. Ja. Damit schaffen wir einen neuen Rekord. Ja. Ich glaube, Nona sieht das ganz richtig. Da wir es nicht ändern können, versuchen wir doch das Beste daraus zu machen. Diese alte Weisheit ist immer noch gültig. Irgendein verbrecherischer Schwachkopf muss die Sache eingeschleppt haben. So etwas kommt auch bei schärfsten Kontrollen vor. Für eure Mehrbelastung wird es einen großzügigen Sonderbonus geben und die anderthalbfache Relax-Time. Also, lasst den Kopf nicht hängen, Girls. Hier spricht KI2. KI2. Für alle weiteren Informationen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Danke, Kai. Arbeit bringt Geld, Freude und Trost. Wir schweben vor lauter Freude gleich alle an die Decke. Und wenn in 3 Wochen die gelbe Flagge immer noch über unserem Landehafen weht, was machen wir dann? Dann werden wir das Problem in 3 Wochen lösen. Okay. Okay. Wir ja, so stehen einfach. Auch die nächsten 3 Wochen durch, Girls. Wir haben doch gelacht. Moment, Kai kann doch gar nicht lachen. Er ist doch ein Computer. Ist gleich künstliche Intelligenz der 2. Generation. Richtig. Unsere Ruhepause ist beendet. An die Arbeit. Fit durch Made in Orbit. Hier spricht KI2, ihr Co-Pilot und Informator. Die absolute Schweigephase Ihres Arbeitsganges ist gleich beendet. Bitte bedenken Sie, dass jede Ihrer Bewegungen während des Arbeitsvorganges eine kurzzeitige, schwere Wirkung auslöst. Darf man sich nicht mal mehr kratzen? Kratzen? Ist gleich scheuern, ist gleich bürsten. Ist gleich Freizeittätigkeit. In den nächsten 15 Minuten haben Sie Sprecherlaubnis. Das Unterhaltungsverbot ist gleich für 900 Sekunden aufgehoben. Seltsam. Was? Die Inkubationszeit für die weiße Pest beträgt doch nur 3 Tage. Richtig. Trotzdem hat man unseren Weltraumeinsatz von vornherein um 15 Tage verlängert. Ah. Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Moment. Was hast du nun wieder auf Lager, Pepsi? Was ist mit unserem Proviant? Ja. Wir werden schon nicht verhungern. Pepsi hat recht. Denkt an unsere Nutzlastspezialisten. Eben. Sie sind dafür verantwortlich, dass jeder Kubikzentimeter unseres fliegenden Laboratoriums gewinnbringend vermarktet wird. Aus diesem Grund hat unser Tubennahrungsgeber ja unser Körpergewicht auf 50 Kilo limitiert. Und unsere Körpergröße auf 1,55 Meter. Ja. Als Fliegengewichte sind wir leichter als jeder leistungsgleiche Roboter. Nur darum schweben wir hier als lebende Nutzlast herum. Aber wenn wir 2 Wochen länger in der Hochatmosphäre herumgurken, brauchen wir für 2 Wochen zusätzlichen Proviant. Das wollte ich sagen. Die Rechnung ist doch logisch. Für jede Mission ist eine zusätzliche Notration an Bord. Nur keine Bange. Notration? Da erwarten uns ja tolle Gaumenfreuden. Wir sind doch kein fliegender Delikatessenladen, Aretha. Passt gut auf, Mädchen. Zu einem variablen Missionseinsatz gehört auch eine variable Kost. Wir werden aus der Not eine Tugend machen. Ach. Manometer, wir sind doch schon so tugendsam wie Sternschnuppen. Habt ihr vergessen, dass das jeweils rosa eingefärbte Verpackungsmaterial für unsere Basisstoffe aus Biopor besteht? Biopor, na und? Biopor ist essbar. Mir läuft bereits das Wasser im Mund zusammen. Mir staubt es schon aus den Ohren. Habt euch nicht so. Kein Humor mit Biopor. Magenrumor mit Biopor. Immer noch besser als die Schwebekrankheit. Schluss jetzt. Die Diätkost im 3. Jahrtausend. Biopor-Steak mit Bioplastgemüse und Biofoliennudeln. 2-mal verkehrte Welt. Für uns, die wir hier oben am Himmel rumsegeln, wird die Vorstellung von einem lauwarmen, zermanschten Hotdog plötzlich zum Himmel auf Erden. Hotdog. Ich habe gesagt, Schluss. Statt der versprochenen Arbeitszeitverkürzung blüht uns eine Arbeitszeitverdoppelung, was wiederum unsere Lebenserwartung verkürzt, wodurch Renten gespart werden. Ach, das Küken denkt schon an seine Rente. Noch nie etwas von öko-idealer Lebensführung gehört. Hier spricht der Kommandant. An alle. An alle. Um jeder Spekulation vorzubeugen, haben KI2 und ich nochmals die elektronische Frachtliste von OV 37 überprüft. Mhm. Wie ihr euch denken könnt, gelangt nichts an Bord, nicht einmal eine Stecknadel, mhm, wenn sie nicht auf dieser Liste aufscheint. Richtig. Nicht ein zusätzliches Gramm also. Mhm. Ich kann euch beruhigen, Girls. Für alle Lebenserhaltungssysteme ist vorgesorgt. Na, seht mal. Was euch jedoch am meisten interessieren wird, es sind auch Zusatzbehälter mit allen Basisstoffen für eure Impfstoffproduktion an Bord. Sehr gut. Eure Arbeitskapazität wird also in keiner Weise geschmälert. Wunderbar. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr direkt von der Astro Pharma nach unserer zerstörungsfreien Rückführung. Um ihr eure begeisterte Zustimmung zu ersparen, habe ich auf Einwegkommunikation geschaltet. Ich wünsche weiter. Happy Working. Das ist der Hammer. Bei dem mickrigen Freizeitangebot hier oben ist die Arbeit wirklich noch die beste Unterhaltung. Es freut mich, dass ihr das endlich begriffen habt. Trotzdem kommt mir die ganze Sache nicht geheuer vor. Lasst uns logisch zu denken versuchen. Da es sich herausgestellt hat, dass für insgesamt 45 Tage statt für 30 sowohl Proviant als auch Arbeitsmaterial an Bord lagert, dann muss die ganze Aktion doch schon vor unserem Start geplant worden sein. Die gelbe Flagge? Keiner hisst zum Spaß eine Seuchenflagge. Hm. Vielleicht ein Sabotageakt der Konkurrenz. Schließlich ist German Astro Pharma nur die Nummer 3 in Europa. Oder es handelt sich um ein abgekartetes Spiel unserer eigenen Firma. Ja, und wozu, wenn ich fragen darf? Du darfst, Lea, um mehr zu produzieren. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Das könnten Sie doch auch auf normalem Wege erreichen. Aber nur, indem Sie eine Shuttle mehr in den Orbit schießen. Und das kostet verdammt mehr Zaster. Genau. Also an Sabotage glaube ich nicht. Wenn aber unsere volle 30-Tage-Produktion zunächst ausfällt, beziehungsweise erst 2 Wochen später als geplant zur Auslieferung kommt, steigt doch nicht nur die Nachfrage, sondern auch der Preis. Unser Impfstoff ist bereits 4-mal so wertvoll wie Gold. Und in 3 Wochen zahlt man vielleicht schon das 10-fache. Mhm. Durchaus möglich. Wenn die Firma das Serum zurückhält, verschlechtert sich auf Großmütterchen Erde doch die Immunitätslage. Mhm. Logo? Ja. Es kommt zu sogenannten Impflücken, in denen neue Infektionsketten entstehen können. Mhm. Willst du damit sagen, dass die Pharmaindustrie gar nicht so brennend daran interessiert ist, die Seuchenwelle einzudämmen? Genau. Mhm. Aber das wäre doch satanisch. Ja, aber ein satanisch gutes Geschäft. Mhm. Vielleicht das Geschäft unseres noch so jugendlichen dritten Jahrtausends. Warum fragen wir nicht Kai? Ja. Ja, okay. Crew an KI2. Crew an KI2. Bitte um Rückmeldung. Ja, hier spricht KI2. Mhm. Was ist gleich das Problem? Wir möchten wissen, wieso für eine 30-Tage-Mission für 45 Tage Basismaterial an Bord genommen wurde. Mhm. Ja. Darüber bin ich nicht informiert. Tut mir leid. Das ist doch eine ganz flinke Ausrede. Ja, typisch, wenn es uns einmal also wirklich auf eine Information ankommt, dann schweigen Kommandant und Informator. Na, vielleicht bekommen wir Antwort, wenn wir die bisherige Ampullenproduktion zur Ausstiegsluke hinausschmeißen. Genau. Seid ihr verrückt? Eine kleine Glitzerwolke aus 1 Million Serienampullen, das wäre doch super. Ach, ja, eine Mini-Supernova wäre das. Ihr seid nicht mehr bei Verstand. Euer Gerät ist wirklich kindisch. Gab es im Orbit eigentlich schon einmal einen Streit? Scheinen jedenfalls eure Synapsen zu streiken. Streik ist gleich antiquiertes Arbeitskampfmittel, das im 21. Jahrhundert keine Wirkung mehr zeitigt, da jederzeit medikamentös blockierbar. Sieh da, Bübchen ist aufgewacht. KI2 ist gleich kein Bübchen, sondern künstliche Intelligenz der 2. Generation. Kinder, wie die Zeit nicht vergeht. 4 Wochen dauert nun schon unser Space Trip. Sagt mal, glaubt ihr eigentlich die Schauermärchen von der Astromafia und so? Irgendwas Wahres muss schon dran sein. Vor 2 Jahren wurde eine orbitale Versorgungsbasis überfallen und ausgeplündert. Eine schiffbrüchige Raumfahrtbesatzung wollte damit ihren Rücktransport erzwingen. Sag mal, mit der Impfstoffproduktion von 6 Wochen wären wir doch auch ein lohnendes Erpressungsobjekt. Sprüh bloß nicht den Teufel an die Tapete, Wanda. Die brauchen uns doch nur mit einem Killersatelliten zu bedrohen. Aber weshalb sollten die uns killen wollen? Schließlich sind wir doch die Fachidiotinnen, die das kostbare und begehrte Pharmakon herstellen. Wenn so ein Astrokreuzer voller Mafiosi bei uns andocken würde, Mann, oh Mann, das wäre ein Trip. Die würden die gesamte Serienproduktion kassieren, sich mit einem Todesküsschen bei uns bedanken und wieder abschwimmen. Ja. Vermutlich mit uns 6 Super-Astris als Geiseln. Dann haben wir ja noch etwas Schonzeit. Wir können uns ja von dem Meistbietenden abwerben. Damit sie uns an die fliegende Galeerensklaven halten? Vielen Dank. Zu viel Nachdenken und Fantasie beeinträchtigt bloß unser Arbeitsklima, sagt Lea. Wo bleibt die denn so lange? Hat mit dem Kommandanten Wichtiges zu bequatschen, ist die doch Logo. Gut. Kann sich wenigstens mit einem Mann unterhalten. Oh, ja. Warum schauen wir uns nicht... Hört doch. QCD, Quick Come Danger. Das ist der internationale SOS-Ruf für Weltraumnotfälle. Ist etwas mit unserer Shuttle nicht okay? Psst. KI-2, erbitten Informationen. Erbitten Informationen. Warum sagt Kai denn nichts? Was ist los? Gibt es einen Störfall in OV-37? Mensch, so sag doch endlich was. Kai ist doch nicht kein so Mensch, aus. Sondern eine KI-Arena. Ja. Achtung, Achtung. Hier spricht der Kommandant. An alle. Kein Grund zur Aufregung, Girls. Wir haben einen Space-Notruf empfangen. Ja. Überraschend spät. Alle notwendigen Vorkehrungen sind eingeleitet. Wir müssen eine Rettungskugel übernehmen. Der Aussteiger kommt aus einem Schiff der Bonsai-Klasse, das sich genau über uns gesetzt hat. Ein Japse also. Achtung, Positionskorrektur. Verdammt, was ist mit dem Seitensichtradar? Ich fahre jetzt den Greifarm aus. Langsam hochschwenken. Weiter! Etwas rechts halten. Ja, so ist gut. So ein 15 Meter langer Greifarm ist keine Kneifzange. Halt! Und jetzt... Gerade wo es spannend wird, schaltet er sich aus. So ein Einholmanöver ist keine Talkshow. Ich schaue mir später die Videoaufzeichnung von dem ganzen Manöver an. Hast recht. Hoffentlich hieven wir uns kein Drachenei an Bord. Der SOS-Ruf erfolgte wie ein Überfall. Wenn man um Hilfe schreit, tut man das ja nicht in Zeitlupe. In der Zeitlupe schreien kann man überhaupt nicht, Areta. Vielleicht ist alles nur ein Übungsmanöver. Na, dazu sind nur die Space-Patrouillen berechtigt. Und die fliegen keine Japaner. Das war eine Leasing-Shuttle. Der Kommandant hat es doch gesagt. Bonsai-Klasse. Er meint einen 20-Tonnen-Zwerg für höchstens 4 Astronauten. 4 knackige Astronauten? In einer Rettungskugel passt höchstens einer, aber immerhin... Ich bin gespannt, was das für ein Adonis sein wird. Wir bieten unsere Arbeitskurs jedenfalls einen Anblick für Götter. Das kommt darauf an, wie lange der Bursche schon als keuscher Space Joseph unterwegs ist. Aretas kreuzsame Schutzhaube wird ihn glatt von den Beinen reißen. Oh Mensch. Das Rotlicht für die Hydrauliktüre ist an. Achtung, dann hangelt er sich schon durch die Röhre. Gleich ist er da. Da bin ich wieder, Mädchen. Oh. Wir haben gedacht... Der Mann vom anderen Stern kommt ja angesegelt, oder was? Hast du ihn gesehen, Lea? Wie sieht er aus? Ja, so sag doch schon. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe mir die Kugel noch nicht ansehen können. Hat man Töne. Nach 5,5 klösterlichen Arbeitswochen im All kommt endlich Männerbesuch und Lea guckt nicht her. Vermutlich schafft man ihn erst in unser Diagnose-Klinomodul. Hier spricht der Kommandant. Hier spricht der Kommandant. Ich habe eine Überraschung für euch. Oh. Die Rettungskugel. Mann, mal jetzt komm! Die Rettungskugel ist leer. Leer? Oh, ist denn das möglich? Jedenfalls ist kein Kerl drin, wie ihr das vermutlich erhofft habt. Over. Immer noch keine Verbindung. Kommunikationsblackout hält an. Jeder QCD-Ruf wird automatisch an alle geostationären Überwachungsstationen weitergeleitet. Jeder Missbrauch wird streng bestraft. Außerdem erfolgt eine Meldung an die EOS. EOS ist gleich Einsatzzentrale für orbitale Sicherheit. Stell dir vor, das weiß ich. Obwohl ich keine KI-2 bin. Tut mir leid. Diese Leasing-Shuttle war so plötzlich verschwunden, als hätte sie ein schwarzes Loch verschluckt. Unser Notrufsystem ist gleich noch intakt. Wenigstens etwas. Da wir Notruf im Augenblick nicht brauchen, ist gleich Notruf im Augenblick nicht nützlich, ist gleich von Nutzen. Das hast du schön gesagt. Danke. Kann Kommunikationsblackout mit Pickup von Rettungskugel zusammenhängen? Das ist durchaus zu vermuten. Ich verstehe nur nicht, warum. So ein Nottransfer ist nicht zu verheimlichen. Das ergibt alles keinen Sinn. Haben Sie Rettungskugel überprüft? Ja, sie ist tatsächlich leer, soweit ich das feststellen konnte. Haben Sie sie geöffnet? Nein, das hielt ich nicht für ratsam. Wieso? Weil uns für eine komplexe Untersuchung an Bord die Mittel fehlen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Kugel so leer, wie sie scheint, und damit harmlos. Oder? Sie ist es nicht. Nicht harmlos. Schon mal was von der Büchse der Pandora gehört? Klingt nach Gewürzstreuer. Gewürzstreuer ist gleich im Schwerelosigkeitsbereich verboten. Bei dieser Büchse geht es um eine Story aus der altgriechischen Sagenwelt. War mal ein Steckenpferd von mir. Verstehe. Büchse der Pandora ist gleich alte griechische Sagenrettungskugel. Nein, das genaue Gegenteil. In jenem Tongefäß waren nämlich alle Übel und Krankheiten eingeschlossen. Hermes, der sie auf die Erde brachte. Hermes ist gleich europäisches Raumfährenküken, das infolge wiederholter Etatkürzungen erst 2006 flugfähig wurde. Ich spreche von Hermes, dem Götterboten. Als jedoch die neugierige Pandora... Hübscher Name für ein Raumschiff. Pandora war kein Schiff, sondern die Gattin das habe ich vergessen. Jedenfalls, als Pandora die Büchse öffnete, kamen alle Übel und Leiden über die Menschheit. Tut mir leid. Also diese Floskel kannst du dir wirklich sparen. KI2 ist gleich höfliche Maschine. Unnütze Energieverschwendung. Höflichkeit ist gleich keine unnütze Energieverschwendung. Okay. Zusammengefasst ist gleich Pick-up von Rettungskugel entweder harmlos oder gefährlich. Lea, Lehrer, am leersten. Manometer. Ein Kuckucksei. Ein Drachenei. Ich hatte gleich so einen Kribbeln im Bauch. Es gibt jetzt wirklich wichtigere Probleme. Ach. Also, hältst du unseren Pickup an Bord doch für ein Problem? Ich kann euch nur das eine flüstern. Ich will 2 Millionen Einheiten auf unserer Produktionsskala sehen. 2 Millionen. Und wenn wir dafür in die Hölle müssten? Verschrei es nicht. Mit einem Bein stehen wir schon drin. Ich raffe diesen Kommunikationsblackout noch immer nicht. Wir haben 4 Funksysteme an Bord. Wenn das eine ausfällt, so übernimmt das nächste und so weiter. Ja. Vielleicht hat dieses verdammte Drachenei einen Blockadesender an Bord geschmuggelt. Du meinst einen Laser- oder Teilchenstrahlendetektor, der die gesamte Bordbodenverbindung blockiert? Genau. Den hätte der Kommandant mit Hilfe unserer Funksensoren längst ausfindig gemacht. Aber kann so ein Störsender nicht auch die Funksensoren stören? Nach bisheriger Erkenntnis nicht. Warum hat der Kommandant das Drachenei nicht geöffnet? Ja. Weil er Angst vor dem kleinen Drachen hatte. Ja. Du musst immer alles ins Lächerliche ziehen, Pepsi. Ich finde es gut, wenn die Kugel geschlossen bleibt. Ich auch. Stellt euch vor, sie ist mit einer Virenwolke gefüllt. Oh. Die sieht man bekanntlich nicht. Oder mit Pilzsporen eines neuen resistenten Stammes. Mhm. Dann werden wir alle geliefert. Trotz unseres Impfschutzes. Nun hört auf damit. Und wenn in der Kugel Sprengstoff versteckt ist? Oh Gott. Ja? Im Schwerelosigkeitsbereich genügt bereits eine ganz geringe Menge, um eine maximale Wirkung zu erreichen. Stimmt. Eine Bombe mit einem Luftdruckzünder zum Beispiel. Damit wir auf andere Gedanken kommen, fahren wir eine Sonderschicht. Los, holen Sie Arbeitsplätze. Hygienemasken auf. Und typisch. Achtet ganz speziell auf die Sterilfiltration des Plasmaimpfstoffes. Checken wir die Lage nochmals kurz durch. Diese Bonsai-Fähre gab weder einen weiteren Notruf ab, noch bestätigte sie den korrekten Nottransfer der Rettungskugel. Außerdem erfolgte weder eine Lande- noch eine Andock-Bestätigung. Geschweige denn eine Kursangabe. Die Fähre ist und bleibt, wie in einem schwarzen Loch, verschwunden. Wissen Sie, Sir, was der Fusionspartner von German Astropharma produziert? Die American Astrochemical Corporation? Alles Mögliche. Alles Mögliche ist gleich unmögliche Auskunft. Korrekte Antwort? ist gleich 5 Sektorenprogramme. Außer Chemie, Chemikalien, Pigment und Faserstoffen, vor allem Erzeugnisse im Bereich der Biogenetik und astrophysikalischer Phänomenologie. Klingt ziemlich kompliziert. Allgemeinverständlich ausgedrückt handelt es sich dabei um eine Tarntechnik. Ist gleich das künstliche Vortäuschen von schwarzen Löchern im Mini-Bereich. Ein Absorptionsloch im Mini-Bereich? Wie groß, beziehungsweise wie klein muss man sich das vorstellen? Von der Größe eines unsichtbar dahinschwebenden Hangars etwa, in dem sich ein Raumjäger verbergen kann. Ah, da kommen wir der Sache schon wesentlich näher. Flugzeuge, Raketen, Panzer oder U-Boote können sich in einen elektronisch undurchdringlichen Nebel einhüllen. Auf der Erde ist diese Tarnkappentechnik ja schon ein alter Hut. Hut ist gut. Damit wäre zwar nicht unser Kommunikationsblackout erklärt, aber immerhin das Verschwinden der Bonsai-Shuttle. Korrekt. Der zweite interessante Produktionssektor ist gleich biogenetische Erzeugnisse. Früher zählte die AACC zum größten Produzenten von chemischen Kampfstoffen. Heute produziert sie virologische Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Na, das ist doch ein Fortschritt. Ein großer Fortschritt. Die Menschheit ist gleich durch Überbevölkerung zum größten Schädling ihrer eigenen Spezies geworden. Was willst du damit sagen? Folglich muss die als schädlich erkannte Anzahl von Erdenbewohnern reduziert werden. Durch virologische Mittel? Sprich, künstliche Seuchen. Weißt du, was du da so cool aussprichst? Eine einfache Hypothese. Wenn Konzern A mit einem Mittel zur Seuchenbekämpfung ist gleich Plasmaimpfstoff, mit Konzern B mit einem Mittel zur Seuchenverbreitung fusioniert, ist gleich neuer Konzern C im Besitz eines optimalen Machtmonopols. Und das, obwohl General Astropharma nur zu den Konzernen mittlerer Größe zählt. Wie glauben Sie, wird die Firma C, korrigiere die German Astropharma nach ihrem Zusammenschluss mit Firma B voraussichtlich heißen? General? Woher soll ich das wissen? Sagten Sie nicht etwas von General Pharma? Quatsch. KI2, du machst mich fertig. Tut mir leid. Ich versuche nochmals über COMSAT Verbindung aufzunehmen. Das Pergon der Monopolkommission in Verschmelzungsverträgen von German Astropharma mit der AACC zuzustimmen, hat erneut Bewegung in den Aktienmarkt gebracht. Da, wir haben wieder Kontakt. Nach dem Gipfelsturm droht bereits wieder der Abstieg. Die drohende Talfahrt kann nur durch eine Zeitrafferentscheidung der Verantwortlichen in der Monopolkommission gebremst werden. So viel steht fest. Nur eine schnelle und unmissverständliche Antwort kann hier die gewünschte Stabilisierung schaffen. Doch nicht genug damit. Hat man Töne? Wenn es um die Börse geht, dann klappt die Verbindung plötzlich wieder. Das Geld, das im Orbit verdient wird, wird immer noch vorwiegend auf der Erde ausgegeben. Die Raumfahrtstationen haben so viel Geld verschlungen, vor allem aber die orbitalen Militärbasen und Abwehrsysteme, dass für die eigentliche Nutzung bald kein Geld mehr vorhanden ist. Darum sind die Weltraumparadiese allesamt Träume geblieben. Statt evolutionären Space-Kolonien, fliegenden Doppelringstädten, galaktischen Gärten, schwebenden Sonnenhäusern und Space-Farmen haben wir lediglich ein paar Andockplattformen, Weltraumtankstellen, Sonnenspiegel, ein Observatorium auf dem Mond und eine Überkapazität an Satelliten, die ein heilloses Durcheinander anrichten. Nicht zu vergessen, ein hybrid-mikroskopisch kleines künstliches schwarzes Loch. Nur wir Astrolabors fliegen auch Supergewinne heraus. Jedenfalls, solange der Plasma-Impfstoff noch so begehrt ist. Nach deiner brutalen Hypothese von vorhin wird das wohl so bleiben. Nicht Hypothese von KI2 ist gleich brutal, die Finanzwelt ist gleich brutal. Hören wir nochmal in Report vor Ort rein. Noch gibt es keine Bestätigung für diese Meldung. Noch schweigen sich die Bodenkontrollstationen ebenso aus wie die Konzernleitung. Worüber denn verhandelt? Trotzdem hat diese Meldung uns allesamt von den Stühlen gerissen. Hier ganz kurz nochmal der Inhalt des aufgefangenen Laser-Telex. Das besagt, dass bei einem Nottransfer einer Rettungskugel eine hochbrisante Bombe an Bord von OV-37 geschmuggelt worden sei. Bombe? Sicher ist bisher nur, dass ein Raumgleiter der Bonsai-Klasse einen QCD-Ruf, das internationale Himmels-SOS, abgesandt hat. Die Shuttle selbst wurde bisher jedoch nicht identifiziert. Mensch, das wissen wir doch alles. Ein Zustand, der nach Sachlage der Dinge ebenso unbegreiflich wie verdächtig erscheinen muss. Um was für eine Art von Bombe es sich handelt, kann nach dem Stand der Dinge nicht gesagt werden. Unsere Mädels dürfen nichts von dieser Bombendrohung erfahren. Die drehen sonst durch. Zurzeit läuft noch ihre Arbeitsschicht. Gut so. Tragödien in der Geschichte der orbitalen Industriefertigung droht. Noch sind alle Fragen offen. Es bleibt uns nur zu hoffen. Jedermann weiß, dass die Börsen in Frankfurt und in London wie Seismographen reagieren. Jawohl! Und da tickern auch schon die ersten Verkaufsorder für German Astropharma los. Infolge der Bombendrohung sind manchen Anlegern die Aktien wohl zu heiß geworden. Wie viele werden folgen? Wird German Astropharma nach dem größten Umsatzsprung in seiner Firmengeschichte nun den tiefsten Fall tun? Die Antwort darauf können nur die letzten Börsenergebnisse von heute geben. Warten wir ab, was sich in Zürich, Mailand, Madrid und Amsterdam tun wird. Und natürlich in 278 Kilometer Höhe, wo sechs Astrolantinnen mit ihrem Kommandanten und einer hochbrisanten Bombe in der Shuttle durch den Orbit rasen. Alles Spekulation, Panikmache und ein Medienspektakel übelster Sorte. Was macht Sie so sicher, dass es sich um keinen Sprengkörper handelt? Wenn es eine Bombe wäre, dann hätte sich der dazugehörige Erpresser gemeldet. Vielleicht hat er sich schon gemeldet und wir wissen es nicht. Achtung, das Rotlicht für die Hydrauliktüre leuchtet. Gleich wird unser Kommandant persönlich erscheinen. Hm. Mann, oh Mann, jetzt darf ich's aber sagen. Du hast es die ganze Zeit gesagt, liebe Pepsi. Wetten, der kommt mit den Füßen voran. Das sagt man sonst von jemandem, der im Sarg liegt. Schade. Was ist schade? Wir hatten gehofft, sie fallen uns erst mal zu Füßen. Wie die meisten, die durch diese Röhre segeln. Allmählich bin ich das Ding gewöhnt. Einen speziellen guten Abend zusammen. Guten Abend, Kommandant. Halten wir uns nicht lange auf. Es gibt eine Menge Neuigkeiten, die ich euch gerne persönlich übermitteln möchte. Gute oder schlechte? Inzwischen habe ich Grund, die ganze Sache positiv zu sehen. Es hat eine Bombendrohung gegeben. Was? Wartet doch ab, Mädchen, bitte, ja? Das verdammte Drachenei. Ich habe es gleich gesagt. Keine Aufregung, meine Damen. Oh, Damen haben Sie noch nie gesagt. Ich habe eure gesamte Außenkommunikation abgeschaltet, damit ihr von den Katastrophen und Horrormeldungen verschont bleibt. Angst frisst Sauerstoff. Ich kann nur sagen, ich habe die Rettungskugel genauestens untersucht. Und? Uns droht keine Gefahr. Und wie verhielt er sich mit dem Kommunikationsblackout? Er dauerte nur so lange, bis auf der Erde das Gerücht lanciert werden konnte, dass wir mit dem Nottransfer in Wahrheit eine Bombe an Bord genommen haben. Also ganz geheuer ist mir die Kugel immer noch. Weiß man, von wem die Nachricht kam? Ich weiß inzwischen nur, wie sie kam. Nämlich per internationaler Datenleitung. Kai und ich haben die Sachlage durchdiskutiert. Die Bombenmeldung hat voraussichtlich zwei Gründe. Erstens wird dadurch auf die Monopolkommission ein enormer moralischer Druck ausgeübt, die Fusion zu beschleunigen. Weiter? Und zweitens nützt uns die Bombe an Bord. Sie meinen schade? Nein, sie nützt uns, weil sie uns vor etwaigen Über- und Angriffen schützt. Übergriffe der Astromafia? Wer traut sich schon an eine hochexplosive Shuttle heran? Vergesst nicht, wir sind mit dieser Mission das zurzeit am höchsten versicherte Orbitalvehikel in der Geschichte der zivilen Astroproduktion. Aber der Clou kommt erst. Die German Astropharma gibt es nicht mehr. Oh, was? Es lebe die General Astropharma. Der Fusionsantrag von German Astropharma und der American Astrochemie Corporation Moment. Was ist denn mit unseren Arbeitsverträgen? In den Arbeitsverträgen aller im Produktionseinsatz befindlichen Shuttle-Crews ändert sich gegenwärtig nichts. Ach, Gott sei Dank. Die erste Verbesserung besteht darin, dass euer Sonderbonus in Metawährung, in Weltgeld ausbezahlt wird. Alle weiteren Verhandlungen sind nach unserer Landung geplant. OV-37 wird nach Beendigung seiner Umlaufmission einen neuen Zielhafen ansteuern. Wir sollen nicht auf unserem Heimathafen landen? Die geografischen Koordinaten und der Name der neuen Landepiste wird noch bekannt gegeben. Selbstverständlich sind alle Vorkehrungen getroffen, dass wir, wo auch immer, sicher herunterkommen. Hydrauliktüre bitte öffnen. Also, dann kann ich nur sagen, Happy Landing. Oh Mann, endlich gibt's Action an Bord. Also, ich fürchte nur, dass das alles etwas anders läuft, als du es dir vorstellst. Ja. Jedenfalls verzögert das unseren Relax-Urlaub noch mal um eine Woche. Also das mit dem neuen Landungsziel raff ich noch immer nicht. Hoffentlich landen wir nicht in Sibirien. Dann lieber in China. Abstecher nach Kalifornien wäre nicht übel. Sag mal, warum zerbrechen wir uns den Kopf? Es geschieht doch ohnehin alles so, wie die Bosse es entscheiden. Wir haben doch gar keine Chance gegen die Mächtigen. Sag mal, Lea, der Kommandant hat doch gesagt, wir sind gegenwärtig das am höchsten versicherte UV, das sich im Produktionseinsatz befindet. Ja, das stimmt. Und darum dürfen wir auch alle darauf vertrauen, dass die Landepiste, wo wir runter müssen, super okay ist. Ja, was ich sagen will, angenommen, die Versicherungssumme wäre höher als der Wert unserer Fähre mitsamt seiner Ladung. Seit es Versicherungen gibt, gibt es bekanntlich auch Individuen, die besagte Versicherungssummen kassieren wollen. Ja. Vor allem außergewöhnliche Summen. Und wie stellst du dir das vor? Habt ihr noch nie gehört, dass zum Beispiel Supertanker 320 Meter lange Wunderschiffe am helllichten Tag und ruhiger See spurlos verschwunden sind? Was? Mitsamt ihrer Ladung? Ja, ja. Ach, diese Vorfälle wurden nie aufgeklärt. An uns traut sich doch gar keiner ran, hat der Kommandant gesagt, mit einer Bombe an Bord. Ja, solange wir im Orbit sind. Aber auf dem Boden sieht es anders aus. Der Kommandant wird Ihnen schon klar machen, was Sache ist. Verlass dich drauf. Hey, der Kommandant hat sich noch nicht zurückgemeldet. Der müsste doch längst im Cockpit sein. Ja, klar, Mensch. Cockpit, bitte melden. Über der Hydrauliktür ist noch das rote Licht an. Was ist denn jetzt schon wieder los? Bleib ruhig, Wanda. Hallo, hier spricht Lea. Bitten um Information. Hier spricht KI-2. Der Kommandant befindet sich noch im Verbindungstunnel. Cockpit-Einstieg ist gleich verriegelt. Dem sind wohl die Sicherungen durchgebrannt. Schlage zerstörungsfreie Rückführung des Kommandanten in Ihr Freizeitmodul vor. Zerstörungsfreie Rückführung des Kommandanten? Seltsamer Humor ist das. Los, Türe auf! Der Einstieg ins Cockpit klemmt. Ich bekomme ihn nicht auf. Einstieg ist gleich verriegelt. Da mach ihn auf, Mensch, oder bist du übergeschnappt? Mensch ist gleich Beleidigung für KI-2. Ist gleich künstliche Intelligenz der zweiten Generation. Ich habe jetzt keine Zeit für solchen Quatsch. Ich bin der Kommandant von OV-37 und möchte meinen Platz in der Kanzel einnehmen. Sie werden so lange ausgeschlossen bleiben, solange KI-2 es für richtig hält. KI-2, was machst du dir an? Bitte beruhigen Sie sich. Kein Roboter darf einen Menschen tätlich angreifen, das ist ein Gesetz. Meine Aussperrung ist aber ein Angriff auf die Sicherheit der Shuttle. KI-2 greift niemanden an. Angriff ist gleich kein Angriff, sondern Vorgriff. Und worauf, verdammt nochmal? Auf Ihre Rückäußerung betreffs Kommandoführung für OV-37. Es muss sich um einen Fehler, einen Ausfall, ein Versagen von KI-2 handeln. Ja. Nicht Ausfall von KI-2, sondern um einen Fehler des Kommandanten. Warum haben Sie gelogen, Sir? Wieso denn gelogen? Was soll das? Ich höre wohl nicht recht. Ihr Gehör ist gleich ausgezeichnet. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Punkt 1. Nach Überprüfung unserer Cockpit-Gespräche per Deduktionsschleife, Deduktion ist gleich Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen, zeigt sich folgendes Ergebnis. Als Sie, Kommandant, die Astrolantinnen nach Bekanntgabe der Missionsverlängerung informierten, dass sich Wiedererwarten für 45 statt für 30 Tage sowohl Proviant wie auch das Basismaterial für den Plasma-Impfstoff an Bord befindet, sagten Sie wörtlich? Alle weiteren Informationen erhaltet ihr direkt von der Astropharma. Den Firmennamen German von Astropharma ließen Sie weg. Es wusste doch jeder, wovon die Rede ist. Ja, eben. Erinnern Sie sich noch an meine Hypothese? Ist gleich, wenn Konzern A mit einem Mittel zur solchen Bekämpfung und Konzern B mit einem Mittel zur solchen Verbreitung zu einem Konzern C fusionieren, ist gleich C im Besitz eines optimalen Machtmonopols. Ich erinnere mich sehr genau. Ihr Kommentar dazu lautete? Und das, obwohl General Astropharma nur zu den Konzernen mittlerer Größe zählt. Stimmt das etwa nicht? Oh, doch. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es die offizielle Bezeichnung General Astropharma noch gar nicht. Ach, was? Soll das ein Quiz werden? Okay, machen wir ein Rätselspiel daraus. Wie gesagt, niemand wusste zu diesem Zeitpunkt offiziell, dass aus German Astropharma und der AACC die General Astropharma werden würde. Sie aber wussten es. Und nicht nur das, sondern eine ganze Menge mehr. Das ist ja richtig spannend. Ja, am Ende unseres Gesprächs versprachen Sie sich ein zweites Mal. Durch meine Rückfrage wurden Sie gewarnt. Nur weiter im Text. Punkt 2. Nach dem Nottransfer der Rettungskugel stuften Sie diese, obwohl sie wieder alle Vernunft leer war, sogleich als ungefährlich ein. Als ich später von der Bombenmeldung erfuhr, untersuchte ich die Kugel noch einmal mit demselben Ergebnis. Ist gleich richtig. Aber obgleich Sie von der eventuellen tödlichen Gefahr wussten, betrug Ihr Puls während der Untersuchung exakt 86. Das ist so gut wie normal. Sie zeigten also keinerlei Anzeichen von Angst, wie das geradezu selbstverständlich gewesen wäre. Und warum? Sie hatten keine Angst, weil Sie von vornherein wussten, dass das Gerücht von der Bombe an Bord falsch war. Aber woher wussten Sie es? Wieso kannten Sie die Wahrheit? Ich stehe hier nicht vor Gericht, KI-2. Nächste Frage. Ist gleich, wie kann man gegen das Gesetz verstoßen, ohne Ungesetzliches zu tun? Antwort? Durch eine Routinemaßnahme, die die Routine außer Kraft setzt. Ist gleich, durch eine Routinehandlung, die man in einen anderen Zusammenhang stellt. Darauf bin ich aber gespannt. Ja. Punkt 3. Sie wussten, dass die Fusion von German Astro Pharma und der AACC bevorstand. Aber infolge der Nachrichtensperre und des Kommunikationsblackouts kannten Sie den Zeitpunkt nicht. Deshalb hat die AACC vermutlich eine Leasing-Shuttle gemietet und die Rettungskapsel geschickt. Sie signalisierte Ihnen, Kommandant, den erfolgreichen Zusammenschluss der beiden Firmen. Und weiter? So reicht das immer noch nicht. Wozu, Wanda? Wozu sollte es denn reichen? Punkt 4. Wie alle Kommandanten, die für die German Astro Pharma flogen, wurden sie unter anderem mit Anteilscheinen entlohnt. Großzügig entlohnt. In ihrem Aktiendepot waren keinerlei Verkaufsbewegungen zu entdecken. Weder der Gipfelsturm noch der Absturz der German Astro Pharma Aktien veranlasste sie zu einer Reaktion. Seltsam, nicht wahr? Ich saß in der Kanzel dieser Shuttle, falls dir das entgangen sein sollte, du Schlaumeier. Warum reagieren Sie so nervös? Rätselspiel ist gleich beruhigend für die Nerven, oder nicht? Lösung ist gleich sehr einfach. Sie hatten schon vorher alle German Pharma Aktien abgestoßen. An die AACC, jawohl, das ist mein gutes Recht. Richtig. Ihre Aktien wurden Ihnen allerdings mit dem fünffachen Nominalwert gutgeschrieben. Das war die Summe, für die Sie sich selbst an die American Astro Chemie Corporation verkauft haben. Es ist die Firma, bei der wir alle seit wenigen Stunden unter Vertrag stehen. Die neue General Astro Pharma. Und deshalb haben Sie sich sofort bereit erklärt, unser OV-37 mit seiner Spitzenladung von 2 Millionen Serumeinheiten der neuen Firma direkt vor die Haustüre zu fliegen. Ist gleich geradewegs vor dem gierigen Rachen des Konzernlöwen, der nur noch zuzuschnappen braucht, um den fettersten Happen in der Produktionsgeschichte unserer alten German Astro Pharma zu verschlingen. Hört sich ja direkt sentimental an. Ich dachte, Computer können nicht sentimental sein. KI-2 ist gleich nicht sentimental. Aber auch wir haben unsere Maschinenmoral. Der neue Zielhafen wurde uns von der neuen Firmenleitung zugewiesen. Du selbst hast den Funkspruch doch bestätigt. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. KI-2 ist gleich Ihr Co- und Computerpilot ist gleich zu dem zwingenden Schluss gekommen, unser OV-37 auf unseren alten Heimathafen zerstörungsfrei zurückzuführen. Ist gleich zu landen. Sich über eine offizielle Landeanweisung hinwegzusetzen, ist absolut unzulässig. Sie sind ein Renegat. Ist gleich Überläufer. Ich habe mich unter den Schutz von General Astro Pharma gestellt. Und Ihnen allen bleibt nichts übrig, als das Gleiche zu tun. General Astro Pharma gibt es nicht. Was? Was sagst du da? Das gibt es doch gar nicht. Die ganzen Meldungen, Signale, Nachrichten. Das wahnsinnige Auf und Ab an der Börse, das kann doch nicht simuliert gewesen sein. Es war zuerst stimuliert und zuletzt manipuliert. als nach der Bombenmeldung und dem drohenden Verlust von OV-37 die Aktien in den Keller stürzten, griff die Staatsbank zu und machte einen ihrer größten Deals. Durch raffinierte Poolaufkäufe wurden die Aktienbesitzer so gut wie handlungsunfähig. Tatsache ist gleich, dass die Fusion von German Astro Pharma und der ASCC per Regierungserlass in letzter Sekunde gestoppt, ist gleich verhindert wurde. Ja, und nun? Was wird nun? Ich werde meine Handlungsweise vor Gericht verantworten. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass die Bodenleitstelle KI-2 unverzüglich die Order gibt, den Cockpit-Einstieg zu öffnen. Ist bereits geschehen, Kommandant. Einen Augenblick noch, Kommandant. Ich habe eine Order für Sie. Jetzt ist unser Weltraum-Greenhorn übergeschnappt. Ich habe Anweisungen, Ihnen diese Platine erst 20 Stunden vor dem Landeanflug auszuhändigen, Kommandant. Jetzt ist es soweit. Hier ist mein Sonderausweis als Security Officer. Oh, das ist handig. KI-2 kann den Code-Check durchführen. Die Bestätigung geben Sie bitte an Lea. Als Missionsleiterin habe ich mir so etwas Ähnliches schon gedacht. Alles klar. Hydrauliktüre bitte öffnen. Und ab geht die Post. Und wir machen uns jetzt fertig, um unsere Jubiläumsschicht zu fahren. In 30 Minuten will ich auf der Zählwerkskala die 2 millionste Serum-Einheit angezeigt sehen. Oh nein! Interaktion mit Platine abgeschlossen. Ergebnis ist gleich Koordinatensystem für unseren Landeplatz. Okay. Programm für Rückflugmanöver einspeichern. Operationalsequenz 1 bis 3, startbereit. Hier spricht der Kommandant. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Anweisung erhalten, weder auf Landebahn A noch auf Landebahn B aufzusetzen. Wir schmeißen unser altes Bügeleisen auf die neue Piste von C, Happy Landing. Alles Weitere werden wir nach unserer zerstörungsfreien Rückführung erfahren. Mann, oh Mann. Einen winzigen, wahnsinnigen Augenblick lang habe ich mir ausgemalt, wie es wäre, wenn sich Kai und der Kommandant zusammengetan hätten, um unsere Shuttle zu entführen. Zu entführen? Ja. Wir landen weder in A noch in B, weil uns in C jemand erwartet, der uns für die Ladung, die wertvoller ist als eine Sternenflore voll Diamanten, ein Vermögen zu Füßen legt. Wir hätten ausgesorgt. Ein Leben lang. Ach, 6 Leben lang. Und wären doch keine Sekunde mehr glücklich, Pepsi. Polizisten und Gangster würden uns zu Tode hetzen. Deshalb war es ja auch nur ein Sekundentraum. Zwischen Sternenglimmer und Hot Dog. Sternenglimmer und Hotdog nannte Jörg Liebenfels sein Hörspiel. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lea, Eva Garg, Arita, Irene Kugler, Nona, Julika Jenkins, Pepsi, Almut Henkel, Ronda, Andrea Schöning, Wanda, Ilona Wiedem, Kommandant Bodo Primus und KI-2 Helmut Zuber. Außerdem wirkten mit Christel Körner und Helmut Wöstmann. Ton und Technik Jochen Brandhoff und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber.